Welches ist die günstigste Zeit, um das Gebot der jährlichen Beichte zu erfüllen? Die günstigste Zeit, um das Gebot der jährlichen Beichte zu erfüllen, ist nach dem von der ganzen Kirche eingeführten und gebilligten Brauch die Fastenzeit. Sehr klar, im Blick auf die Osterkommunion, wo ja die Zeit vorgeschrieben ist, die auch ziemlich kurz war, bis zum Kodex, mit dem Kodex ein bisschen länger. Inzwischen haben sie das sowas das halbe Jahr ausgedehnt. Aber es geht natürlich nicht. Normalerweise Karwoche bis Karwoche und Osterwoche. Die Osterkommunion, da im Hinblick auf die Kommunion muss natürlich dann auch die Beichte machen, das Beichtsakrament empfangen.